The end of the road is here. Das Ende von GM, Thema Nummer 1 auf allen Kanälen. Und während sich Analysten die Köpfe heiß reden über das Für und Wider der de facto Verstaatlichung, versucht GM selbst nach vorn zu schauen, Konzernchef Fritz Henderson. The GM that in fact had let too many of you down is history. Today marks the beginning. Das alte GM, das zu viele enttäuscht hat, ist Geschichte. Dies ist der Beginn eines neuen Unternehmens, das entschlossen ist, die besten Autos zu bauen. This is not about going out of business. This is about getting down to business. In einem eigens geschalteten Werbespot unterstrich GM den Willen zum Neubeginn. Präsident Obama hatte zuvor seinen Plan für die Insolvenz und eine Neustrukturierung erklärt. Angesichts der Rezession und der Bedeutung des Unternehmens sei die Regierung ohne Alternative gewesen, verteidigte Obama die öffentlichen Milliardenhilfen in einer Gesamthöhe von 50 Milliarden Dollar. Und denjenigen, die angesichts der Regierungsmehrheit von 60% am neuen Unternehmen von Staatswirtschaft sprechen, versicherte der Präsident: What I have no interest in doing is running GM. In short, our goal is to get GM back on its feet. Take a hands-off approach and get out quickly. Ich habe kein Interesse daran, GM zu führen. Wir wollen dem Unternehmen auf die Beine helfen und so weit wie möglich heraushalten und die Anteile so schnell wie möglich wieder loswerden, so Obama. Kritiker bezweifeln eben dies, hier Michael Steele, Parteichef der Republikaner. If the president says that he doesn't want to run GM, then give me your timeline. Wenn das stimmt, dann soll er einen Zeitplan vorlegen. Und überhaupt, wann ist für uns, die wir alle Anteilseigner sind, der Zeitpunkt zum Ausstieg gekommen? Steele ist nicht der Einzige, der fragt, wann bekommt Washington die Milliardenhilfe zurück? Wann wird GM wieder Gewinne erzielen? Fragen, auf die das Weiße Haus zurzeit keine Antwort hat. Zunächst stehen harte Einschnitte an, gab der Präsident zu. I will not pretend the hard times are over. Difficult days lie ahead. More jobs will be lost. More plants will close. Schwierige Tage liegen vor uns. Weitere Jobs werden abgebaut, weitere Werke geschlossen, fuhr er fort und direkt an die Betroffenen, vor allem im Mittleren Westen, sagte er. What you're doing is making a sacrifice for the next generation. Ihr bringt ein Opfer für kommende Generationen, freiwillig oder nicht, so dass eure und unser aller Kinder in einem Land aufwachsen, in dem tatsächlich noch produziert wird. Die Konzernführung buchstabierte das Wort Opfer wenig später. 9 weitere Werke werden geschlossen, 3 zusätzliche vorerst stillgelegt. Circa 20.000 Jobs sind betroffen. Viele davon in Michigan, das die Arbeitslosenstatistik landesweit ohnehin schon mit fast 13% anführt. Für den Bürgermeister von Lansing, der Hauptstadt Michigans, Virk Bonero, liegt die Wurzel allen Übels im aus seiner Sicht angeblich freien Welthandel und der Konkurrenz aus Asien. Er klingt denn auch alles andere als ein Opferlamm. We've built bridges for companies to come in here and sell their goods, and they've built walls, and we've put up with it. The unholy alliance of Washington and Wall Street has colluded to really steal the American dream. Wir haben den Konkurrenten Brücken hierher gebaut. Die haben Mauern aufgestellt. Wall Street und Washington haben sich zusammengetan zu einer unheiligen Allianz und den amerikanischen Traum gestohlen, klagt Bonero. In 60 bis 90 Tagen will GM mit seinen starken Konzernteilen als neues Unternehmen wieder auferstehen.